Good morning, good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I am going to start with a little music today. Ich werde heute mit ein bisschen Musik anfangen. Music that I love a lot. Ein Lied, das ich sehr liebe. And the music from a musician that I think is incredible. Und ein Lied von einem Musiker, den ich für fantastisch halte. I know it's in English. Ich weiß, dass es auf Englisch ist. But if you don't speak English, also, wenn du kein Englisch sprichst, don't worry. Mach dir keine Sorgen. Just sing your own song in your own language to Jesus. Sing einfach dein eigenes Lied in deiner eigenen Sprache zu Jesus. Let's set him to music and then I will share some thoughts from my heart. Okay, hören wir ein bisschen Musik an und dann teile ich ein paar Gedanken aus meinem Herzen. This is one of the songs I love so, so, so much. Das ist eines von den Liedern, die ich so sehr liebe. One of the composers that I is one of my favorite. Und der Komponist ist einer meiner Lieblingskomponisten. I just love how his heart is totally surrendered to Jesus. Ich liebe es einfach, wie sein Herz vollkommen an Jesus hingegeben ist. Not only in his songs, but also his lifestyle. Nicht nur in seinen Liedern, sondern auch in seinem Lebensstil. This morning I am going to share something that has been burning in my heart since the last 2 days, I think. Heute Morgen teile ich etwas, das in meinem Herzen seit den letzten 2 Tagen brennt. And it's been a prayer that I've been really, really praying. Es ist ein Gebet, das ich wirklich, wirklich bete. And it's just, I don't know, something is burning in my heart. Etwas brennt einfach in meinem Herzen. And I want to take you to the story of John chapter 5. Und ich möchte dich mitnehmen zu der Geschichte in Johannes 5. Which is actually an interesting story. Das ist eine interessante Geschichte. A story I've talked several times about. Über die ich schon mehrmals gesprochen habe. But I want to show you a couple of truths that possibly you've never seen. Doch ich möchte dir ein paar Wahrheiten zeigen, die du möglicherweise noch nie gesehen hast. I mean, I've never seen this truth in that way. Zumindest ich habe diese Wahrheiten so noch nicht gesehen. I'm going to read from the Passion Bible. Ich lese aus der Passion-Bibel. See, the John chapter 5 talks about the man at the pool of Bethesda. Johannes 5 spricht von dem Mann am Teich Bethesda. And I'm going to tell you the story because we're not going to read the whole story. Und ich erzähle dir die Geschichte, weil wir nicht die ganze Geschichte lesen werden. There was a pool. Es gab einen Teich. And the story goes that a lot of sick people were laying around the pool. Und die Geschichte sagt, dass viele kranke Menschen am Teich lagen. And from time to time an angel came and stirred the water. Und von Zeit zu Zeit kam ein Engel und bewegte das Wasser. And whoever jumped in first got healed. Und wer immer zuerst hineinsprang, wurde geheilt. And there were all sorts of diseases. Und es gab alle möglichen Kranken. Crippled and blind, all sorts of people. Verkrüppelte, Blinde, ganz verschiedene Leute. And there was one guy there. Und es gab dort einen Mann. And he had been laying there for decades. Der seit Jahrzehnten dort lag. He was paralyzed. Er war gelähmt. And he never made it to the water. Und er schaffte es nie ins Wasser. Because every time, that's what he himself said. Weil jedes Mal, das sagte er selbst, jedes Mal, wenn der Engel das Wasser bewegte, sprang jemand anderes vor ihm rein. Er lebte also seit Jahren in Hoffnung und dennoch in Hoffnungslosigkeit. Lass mich dir etwas erklären. This is my own perception of the years to come. Das ist meine persönliche Wahrnehmung von den kommenden Jahren. I believe. Ich glaube, that Christians now need to position themselves to walk in supernatural healing. Dass Christen sich jetzt positionieren müssen, um in übernatürliche Heilung zu wandeln. Because I believe the time will coming. But this will be one of the most important things. Denn ich glaube, dass die Zeit kommt, in der das eines der wichtigsten Dinge sein wird. Why? Warum? Because I believe that in many places in the world. Weil ich glaube, dass an vielen Orten auf der Welt. First of all, the healthcare systems are going to not function anymore. Zuerst einmal, das Gesundheitssystem nicht mehr funktionieren wird. Secondly. Zweitens. I believe that in many places of the world. There will be sicknesses and diseases, but there will be no cure. Glaube ich, dass es an vielen Orten auf der Welt Krankheiten gibt, für die es kein Heilmittel gibt. This is why we Christians need to learn to live in supernatural healing. Deshalb müssen wir Christen lernen, in übernatürlicher Heilung zu leben. Not only for ourselves. Nicht nur für uns selbst. But also to offer it to a hopelessly lost sondern auch um es einer hoffnungslos verlorenen Welt anzubieten. So Jesus is walking by that place. Doch zurück. Jesus geht an diesem Ort vorbei. Look at what Jesus says here in verse 6. Und schau, was Jesus hier sagt in Vers 6. Really interesting. Sehr interessant. When Jesus saw him lying there, he knew that the man had been crippled for a long time. Als Jesus ihn dort liegen sah, wusste er, dass der Mann seit langer Zeit gelähmt war. Now, Jesus knew that by word of knowledge. Jesus wusste das durch ein Wort der Erkenntnis. Then Jesus said to them, "Do you truly long to be well?" Und dann sagte Jesus zu ihm, "Sehnst du dich wirklich danach, gesund zu sein?" This morning, as I was reading and meditating on this passage, heute Morgen, als ich diesen Abschnitt gelesen und darüber meditiert habe, I was looking this up in the original Greek of the New Testament, and especially in the grammar. Schlug ich das im griechischen Urtext nach, insbesondere die Grammatik. And you know that this is not translated very well. Und weißt du was? Das ist nicht sehr gut übersetzt. Because, do you long to be well? Denn sehnst du dich danach, gesund zu sein? This is talking about present tense or possibly future tense. It spricht von der Gegenwart oder sogar der Zukunft. Like, do you want something now or do you want something to happen? It's going to happen in the future. Also, möchtest du jetzt etwas oder möchtest du, dass etwas passieren wird, also in der Zukunft? But do you know that in the original language, it seems to me that it's actually written in the past tense? Aber weißt du, für mich erscheint es so, als ob es in der Vergangenheitsform geschrieben ist. And this really caught my attention. Und das hat meine Aufmerksamkeit erregt. The word long, it means do you have a really strong desire? Das Wort sehnen spricht von einem starken Verlangen. So I think it would be better translated like this. Deshalb denke ich, dass es besser folgendermaßen übersetzt sein sollte. Do you have this longing, this deep craving in your heart that you already should have been healed? Hast du diese tiefe Sehnsucht in deinem Herzen, dass du bereits geheilt sein solltest? You know, so Jesus is talking about the desire that he had that something happened in the past, not that something will happen today or in the future. Jesus spricht von einer Sehnsucht danach, dass etwas in der Vergangenheit passiert ist, nicht dass etwas heute oder in der Zukunft passieren soll. And it even makes sense in the context, and I'll tell you why. Und das macht im Kontext sogar Sinn, und ich sag dir warum. Because when Jesus is asking him if he wants to be made well, the guy talks about his past. Denn als Jesus ihn fragte, ob er gesund gemacht sein wollte, sprach der Mann über seine Vergangenheit. He said, of course I want to be made well. Der Mann sagte nicht, natürlich will ich gesund gemacht werden. The guy says, look, let's talk about the past. Der Mann sagte, okay, sprechen wir über die Vergangenheit. Every time when I tried to get to the water, somebody came before me. That's what happened in the past. Jedes Mal, wenn ich versuchte, ins Wasser zu kommen, kam jemand vor mir. Das geschah in der Vergangenheit. He's talking about a desire that he had. Jesus spricht also über eine Sehnsucht, die er hatte. And I believe there's such an important lesson here to learn. Und ich glaube, hier ist eine wichtige Lektion enthalten, die zu lernen ist. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. When Jesus said to him about the desire that he had, what did Jesus truly desire in the past? Als Jesus mit ihm über die Sehnsucht sprach, die er tatsächlich in der Vergangenheit hatte, the guy looked back into the past with disappointment. Schaute der Mann zurück in die Vergangenheit mit Enttäuschung. Look, Jesus. Schau, Jesus. Let me tell you what has happened over the last so many years. Lass mich dir erklären, was passiert ist in den vielen letzten Jahren. And the guy had such a disappointment. Und der Mann hatte so eine Enttäuschung. Every time that I did express my desire in the past, I got disappointed. Jedes Mal, wenn ich meine Sehnsucht in der Vergangenheit zum Ausdruck brachte, wurde ich enttäuscht. Schau. Was hat es mir gebracht, es so zu ersehnen? My desire brought nothing but disappointment. Meine Sehnsucht brachte nichts als Enttäuschung. But he always was there before me. Jemand war immer vor mir dort. So it seemed to me, and this is, I've never seen it like this. Deshalb schien es für mich, und ich habe das noch nie so gesehen. Because in the Greek, it really does not talk about do you want to be healed today. It says, did you really desire to be healed in the past? Denn im Griechischen heißt es wirklich nicht, möchtest du heute geheilt sein? Dort steht, hast du dich wirklich danach gesehnt, geheilt zu werden, in der Vergangenheit. And I am telling you, my friend, und ich sage dir, mein Freund, there are so many Christians all over the world, and I believe so many of you watching this too. Es gibt so viele Christen auf der Welt, und ich glaube, auch viele von euch, die das anschauen, you had great desires in the past. Today, the only thing that's left is disappointment. Ihr hattet große Sehnsüchte in der Vergangenheit, doch heute ist nichts als Enttäuschung übrig geblieben. And Jesus comes to deal with your disappointment of yesterday. Und Jesus kommt, um sich um deine Enttäuschung von gestern zu kümmern. Do you know, for the last few days, the Lord said something to me that really, I mean, it really hit something inside my heart. In den letzten paar Tagen sagte der Herr etwas zu mir, das etwas mit und in meinem Herz gemacht hat. And I had yesterday a conversation to Debbie about this. Und ich hatte gestern mit Debbie darüber eine Unterhaltung. Now, I'm not saying this applies to you. Ich sage nicht, dass dies auf dich zutrifft. Now, I'm not teaching you Bible truth, although I believe I have a biblical basis for what I'm about to tell you. Ich lehre dich jetzt keine biblische Wahrheit, auch wenn ich glaube, dass das, was ich dir jetzt sagen werde, eine biblische Basis hat. I'm just telling you my personal journey with God. Ich erzähle dir einfach meine persönliche Reise mit Gott. Something he spoke to me, and it was as clear as I can ever hear the voice of God. Etwas, das er zu mir gesagt hat, und es war so klar, wie ich die Stimme Gottes nur hören kann. And here is what he said. Und hier ist, was er sagte. He said, Reinhard, if you permit any kind of offense in your heart. Er sagte, Reinhard, wenn du irgendeine Art von Beleidigung in deinem Herz zulässt, so never will you able to fulfill with Brazilian kids care everything that is in your heart and that I've planned for you. Wirst du niemals in der Lage sein, alles mit Brazilian Kids Care zu erfüllen, was in deinem Herzen ist und was ich für dich geplant habe. Er sagte zu mir, du kannst vergeben haben. You can have gotten rid of all bitterness. Du kannst alle Bitterkeit losgelassen haben. But you can still allow offense in your heart. Aber du kannst immer noch Beleidigungen in deinem Herzen zulassen. If you do this, you're not gonna fulfill what I have for you. Wenn du das tust, kannst du nicht erfüllen, was ich für dich habe. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. When I listen to this story here, it seems to me that the guy was offended. Wenn ich diese Geschichte anhöre, dann scheint es für mich, dass der Mann beleidigt war. Do you know, my friend? Disappointment always goes hand in hand with offense. Weißt du, mein Freund, Enttäuschung geht immer Hand in Hand mit beleidigt sein. Always. Immer. Yes, the guy was really disappointed because he did want to be healed. He did try to get to the water, but it only ended in disappointment. Ja, der Mann war wirklich enttäuscht, denn er wollte geheilt sein. Er hatte versucht, ins Wasser zu kommen, aber es hatte nur in Enttäuschung geendet. See, disappointment opens your heart for being offended. Offended at God, offended at people, offended at life. Enttäuschung öffnet dein Herz dafür, dass du beleidigt bist. Beleidigt von Gott, beleidigt von Menschen, beleidigt vom Leben. So, Debbie said to me. Debbie sagte zu mir, I talked to her about this. Als ich mit ihr darüber sprach, she said, so, how can I know if I'm offended? Wie kann ich wissen, ob ich beleidigt bin? This is when we need to speak Portuguese because there is no expression in English or German. An diesem Punkt müssen wir Portugiesisch sprechen können, denn es gibt keinen Ausdruck dafür auf Englisch oder Deutsch. The only thing you can answer to the question, so how do I know if I'm offended? Das Einzige, was man sagen kann auf die Frage, wie weiß ich, ob ich beleidigt bin, ist Poise. Look, schau. I said to Debbie. Ich sagte zu Debbie, I do not believe that we can ever figure out by ourselves if we are offended or not. Ich glaube nicht, dass wir jemals selbst herausfinden können, ob wir beleidigt sind oder nicht. I don't believe we can. Ich glaube nicht, dass wir es können. So she said to me, sie sagte zu mir, if God said to you, aber wenn Gott zu dir gesagt hat, so if there is any kind of offense in your heart you cannot fulfill what you have in your heart for Brazilian kids. Falls es irgendeine Spur von Beleidigtsein in deinem Herzen gibt, dann können wir nicht das erfüllen, was auf Gottes Herz für Brazilian Kids Care ist. You see, my dreams and plans for Brazilian Kids Care are bigger than they ever have been. Meine Träume und Pläne für Brazilian Kids Care sind größer, als sie jemals waren. So big that I'm leaving everything behind and moving to the northeast of Brazil. So groß, dass ich alles zurücklasse und in den Nordosten von Brasilien ziehe. So Debbie said to me, so how do you even do that? Deshalb sagte Debbie zu mir, wie willst du das dann machen? Ich sagte, the only thing we can do, das Einzige, was wir tun können, is to release a honest and truthful cry from our heart. Ist einen ehrlichen und wahren Schrei aus unserem Herzen heraus freizusetzen. Lord, if there is any offense somewhere hidden in a corner of heart, show it to me. I don't care what it costs me. Herr, wenn es irgendeine Beleidigung versteckt, irgendwo in einem Winkel meines Herzens gibt, zeig es mir. Es ist mir egal, was es mich kostet. I don't care how ugly it looks. I don't care how painful it is. I don't care how embarrassing it is. Es ist mir egal, wie hässlich es aussieht, wie schmerzhaft es ist. Es ist mir egal, wie beschämend es ist. I need to find out if there is offense in my heart. Ich muss herausfinden, ob es Beleidigtsein in meinem Herzen gibt. Do you know what? I mean, I'm only going to mention something here. Ich werde das jetzt nur erwähnen. It's not going to teach about it because I have to study this deep, deep, deep, deep, deep, deep, deep before I'm going to teach it. Ich werde das nicht lehren, denn ich muss das erst ganz tief, tief, tief studieren, bevor ich darüber lehre. I felt the Lord speak to me. That's why I said I felt. Yes, I have to really dig into it. Aber ich empfand, der Herr sagte zu mir, deshalb sagte ich empfand, weil ich mich wirklich damit befassen muss. I felt the Lord said to you, to me, my children don't understand the difference between freedom and right. Ich fühlte, der Herr sagte zu mir, meine Kinder verstehen nicht den Unterschied zwischen Freiheit und Recht. Look, my friend. Schau, mein Freund. You have the freedom to choose to be offended because God gives you freedom of choice. Du hast die Freiheit, beleidigt zu sein, denn Gott gibt dir die freie Wahl. But you don't have the right. Aber du hast nicht das Recht dazu, because you don't belong to yourself. Weil du dir nicht selbst gehörst. If Jesus purchased for you, you don't have the right to be offended anymore. Wenn Jesus dich erkauft hat, hast du nicht mehr das Recht, beleidigt zu sein. But you still have the freedom to be offended. Aber du hast immer noch die Freiheit, beleidigt zu sein. So it's time to surrender our freedoms and understand that right is more important than freedom. Es ist Zeit, dass wir unsere Freiheit hingeben und verstehen, dass Recht wichtiger ist als Freiheit. See, as a Christian, I do not have the legal right to do many things, and yet I have the freedom to do them. Als Christ habe ich nicht das legale Recht, viele Dinge zu tun, und doch habe ich die Freiheit dazu. Think about this. Denk mal darüber nach. I don't have the right not to walk in love, but God gives me the freedom to choose not to walk in love. Ich habe nicht das Recht, nicht in Liebe zu wandeln, aber Gott gibt mir die Freiheit, mich zu entscheiden, nicht in Liebe zu wandeln. Ein tiefer Gedanke, nicht wahr? So we really have to learn. Wir müssen wirklich lernen, that God has given us the power of choice, yet he has not given us the right to choose certain things. Dass Gott uns die Macht zu wählen gegeben hat, doch er hat uns nicht das Recht gegeben, bestimmte Dinge zu wählen. This is my first homework for you. Das ist meine erste Hausaufgabe für dich. Carefully look at your life. Schau sorgfältig auf dein Leben. With the Holy Spirit. Mit dem Heiligen Geist. And ask the Holy Spirit. Und frage den Heiligen Geist. Holy Spirit, with the freedom of choice that you have given me. Heiliger Geist, mit der Freiheit zu entscheiden, die du mir gegeben hast. Show me if I have chosen things that I had no right to choose as a child of God. Zeig mir, ob ich Dinge gewählt habe, zu denen ich als Kind Gottes kein Recht habe. My dear friend. Mein lieber Freund. If Jesus paid for me, Reinhard, with his own blood, that means there are certain rights I don't have anymore. Wenn Jesus für mich, Reinhard, mit seinem eigenen Blut bezahlt hat, das bedeutet, es gibt bestimmte Rechte, die ich nicht mehr habe. Because he paid for the rights. Denn er hat für die Rechte bezahlt. Right means a legal right, authority. Recht bedeutet ein legales Recht, Autorität. The owner has the legal right, not the steward. Der Eigentümer hat das legale Recht, nicht der Verwalter. The steward has freedom to choose what to do with what he has been entrusted with. Many times he doesn't have the right to make the choice he does. Der Verwalter hat die Freiheit zu entscheiden, was er mit dem tut, was ihm anvertraut wurde. Aber sehr oft hat er nicht das Recht, die Entscheidungen zu treffen, die er trifft. So ask the Holy Spirit. Also frag den Heiligen Geist. Holy Spirit, show me in my life where I have used my freedom to choose. Heiliger Geist, zeig mir in meinem Leben, wo ich meine Freiheit zu entscheiden benutzt habe. To make choices that I really, as a disciple of Jesus, I did not have the right to choose. Um Entscheidungen zu treffen, zu denen ich als Jünger Jesu nicht das Recht gehabt hätte. See, you don't have the right to be offended, even though you have the freedom to choose to be offended. Du hast nicht das Recht, beleidigt zu sein, auch wenn du die Entscheidungsfreiheit hast, beleidigt zu sein. So ask the Holy Spirit. Also frag den Heiligen Geist. And then write the things down that he shows you. Und schreib die Dinge auf, die er dir zeigt. And then say this. Und dann sag dies. I was offended here. Herr, ich war hier beleidigt. Because I chose to be offended with my freedom to choose. Weil ich mich durch meine Freiheit entschieden habe, beleidigt zu sein. I didn't have the right. Ich hatte nicht das Recht dazu. So right now, with my freedom of choice, I choose not to be offended anymore. Deshalb entscheide ich mich jetzt mit meiner Entscheidungsfreiheit, nicht mehr beleidigt zu sein. What here, I didn't walk in love. Herr, hier bin ich nicht in Liebe gewandelt. I had the freedom to choose not to walk in love. Ich hatte die freie Entscheidung, nicht in Liebe zu wandeln. But you never gave me the right. Aber du hast mir nie das Recht gegeben. So now I use my freedom. Nun benutze ich meine Freiheit, to choose to truly walk in love. Um mich zu entscheiden, wahrhaft in Liebe zu wandeln. So this guy obviously was deeply disappointed from his past. Dieser Mann war offensichtlich tief enttäuscht durch seine Vergangenheit und das führte auch dazu, dass er beleidigt war. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Disappointment and offense are twins. Enttäuschung und Beleidigtsein sind Zwillinge. You can't find one where there is not the other. Du kannst nicht einen finden, wo es den anderen nicht gibt. So I think it's really important for us to do a little analysis, a little inventory. Deshalb denke ich, dass es wirklich wichtig ist für uns, dass wir eine kleine Bestandsaufnahme machen. What are the things you've been dreaming about that didn't happen and that caused you to be disappointed and offended? Was sind die Dinge, von denen du geträumt hast, die nicht passiert sind und dazu führten, dass du enttäuscht und beleidigt wurdest? You know, I know people that I consider powerful men and women of God. Ich kenne Menschen, die ich als vollmächtige Männer und Frauen Gottes betrachte. Yesterday I was talking to Debbie about a certain person. Erst gestern habe ich mit Debbie über eine bestimmte Person gesprochen. That person had an almost insane, if you can use the word in the good way, hunger for the manifest presence of God. Diese Person hatte einen schon fast verrückten, wenn man das Wort auf positive Weise benutzt, Hunger nach der manifesten Gegenwart Gottes. Because of disappointment and offense, that person today is lost in sin. Doch durch Enttäuschung und Beleidigtsein ist diese Person heute verloren in Sünde. Remember, erinnere dich, that the offense of yesterday is going to cause you to sin tomorrow. Dass dich die Beleidigung von gestern dazu bringt, morgen zu sündigen. Remember, denk daran. So we can't afford to be disappointed and offended at nothing and no one. Deshalb können wir es uns nicht leisten, enttäuscht und beleidigt zu sein wegen nichts und niemandem. Because it's gonna make my heart so deceived that I sin and I don't even realize that I sin. Denn es wird mein Herz so sehr täuschen, dass ich sündige und ich bemerke noch nicht einmal, dass ich sündige. Anyhow, the story continues. Doch zurück, die Geschichte geht weiter. But Jesus heals the guy. Und Jesus heilt den Mann. He doesn't heal the guy by touching him and releasing the power of God. Er heilt den Mann nicht, indem er ihn berührt und die Kraft Gottes freisetzt. He doesn't say, watch the spirit of God upon me. Er sagte nicht, sieh die Kraft Gottes auf mir. Then he touched him, then the power flew through his whole body. Dann berührte er ihn und die Kraft floss durch seinen ganzen Körper. Oh my goodness, something is tingling. My legs are starting to move. Und der Mann sagte, oh du meine Güte, etwas kribbelt, meine Beine fangen an sich zu bewegen. Nothing like this. Nichts dergleichen. Jesus simply said in verse 8. Jesus sagte einfach in Vers 8. Stand up, pick up your sleeping mat and you will walk. Steh auf, nimm deine Schlafmatte und du wirst gehen. And immediately the guy stood up. Und der Mann stand sofort auf. My friend. Mein Freund. I've said this in a life before. Ich habe das schon früher in einem Live gesagt. We have to stop insisting that God gives us what we want because God doesn't care what you want. Wir müssen aufhören, darauf zu bestehen, dass Gott uns das gibt, was wir wollen, denn Gott ist es egal, was du willst. God desires to give you what you need, not what you want. Gott sehnt sich danach, dir das zu geben, was du brauchst, nicht was du willst. Now, I understand. Ich verstehe. That the ideal way to live life is that what we want and what we need is the same thing. Dass das ideale Leben folgendermaßen aussieht, dass das, was wir brauchen und das, was wir wollen, dasselbe ist. You know, when God said to me recently, I cried for I don't know how long. Als Gott vor kurzem etwas zu mir sagte, weinte ich. Ich weiß nicht wie lange. When I was wondering if I made a decision that was just my own desire. Ich fragte mich, ob ich eine Entscheidung getroffen hatte, die meine eigene Sehnsucht war. You know, and I was just wondering. Ich überlegte mir das einfach. And the Lord said to me, Reinhard, you don't have to worry about that. Und der Herr sagte, Reinhard, du musst dir keine Sorgen darüber machen. He said to me, you are so surrendered to me that your desire is my desire. They are one. Right. Du bist so hingegeben an mich, dass deine Sehnsucht meine Sehnsucht ist. Sie sind eins. It made me cry so long in his presence. Das ließ mich so lange in seiner Gegenwart weinen. This is the ideal way to live. Das ist die ideale Art, das christliche Leben zu leben. You know, that we come to such a place where whatever we want Indem wir an diesen Punkt kommen, an dem das, was wir ersehnen und das, was er will, dasselbe ist. But if you would have asked this guy, aber wenn du diesen Mann gefragt hättest, what do you want? Was möchtest du? I can probably imagine that he would have said something, I want that somebody throws me in the water so I can get healed. Kann ich mir vorstellen, dass er wahrscheinlich gesagt hätte, ich möchte, dass mich jemand ins Wasser bringt, damit ich geheilt werde. Because he literally said that, I'm trying, I can't. Denn er sagte buchstäblich, ich versuche es, ich kann es nicht. Look the offensiveness of Jesus. Schau, wie beleidigend Jesus war. The guy is literally telling Jesus, look, I've done everything to get to that place. I physically cannot. Der Mann sagte buchstäblich zu Jesus, schau, ich habe alles getan, um zu diesem Ort zu kommen. Ich kann es körperlich nicht. And Jesus does not touch him and Jesus does not heal him. Und Jesus berührt ihn nicht und Jesus heilt ihn nicht. Jesus told him to do the very thing that the guy told Jesus, I've tried to do it for years. Jesus sagte, dass er genau das tun soll, was der Mann gerade zu ihm gesagt hatte. Jesus, ich habe seit Jahren versucht, das zu tun. My friend. Mein Freund. There are many things that you've tried to do for years and led you to disappointment with offense. Es gibt viele Dinge, die du seit vielen Jahren versucht hast und die dich in Enttäuschung und Beleidigtsein führten. You never acted in obedience to the word of Jesus. Weil du nie im Gehorsam gegenüber dem Wort von Jesus gehandelt hast. Listen. Hör zu. The guy wanted to get to the water to get healed. Der Mann wollte zum Wasser kommen, um geheilt zu werden. Was that the perfect will of God for him? War das der perfekte Wille Gottes für ihn? Of course, otherwise Jesus would not have healed him. Natürlich, sonst hätte ihn Jesus nicht geheilt. So, the healing was not even the issue. The issue was the how do I get what God wants for me? Die Heilung war also nicht mal das Thema. Das Thema war das Wie. Wie bekomme ich das, was Gott für mich möchte? You see, there is such a huge difference in the Bible between dead works. Es gibt so einen riesigen Unterschied in der Bibel zwischen toten Werken und guten Werken. Dead works and good works can actually look equal. Tote Werke und gute Werke können sogar gleich aussehen. They can look very similar. Sie können sehr ähnlich aussehen. What is the difference between making an effort to get up or making an effort to get to the water? You tell me. Was ist der Unterschied zwischen sich anstrengen, um aufzustehen und sich anstrengen, um zum Wasser zu kommen? It looks pretty much the same. Sag mir das, sie sehen ziemlich gleich aus. One was dead works, the other one was good works. Das eine war ein totes Werk, das andere war ein gutes Werk. Good works is when Jesus says to you, do this. You reject every doubt and you act in pure obedience. Ein gutes Werk ist, wenn Jesus zu dir sagt, tu das. Dann lehnst du jeden Zweifel ab und handelst aus reinem Gehorsam. Thank you, you kind people, for buying badges. Danke, ihr netten Leute, dass ihr Abzeichen kauft. Do you know how many of us have not understood the difference between good works and dead works? Wie viele von uns haben den Unterschied zwischen guten Werken und toten Werken nicht verstanden? Because they can look so similar. Denn sie können so ähnlich aussehen. Good works are always works of obedience to what Jesus said. Gute Werke sind immer Werke des Gehorsams gegenüber dem, was Jesus sagte. It makes sense or not, that's not the issue anymore. Ob das Sinn macht oder nicht, das ist nicht mehr das Thema. You know, it makes sense to get to the water when the angel moves the water. Es machte Sinn, zum Wasser zu gelangen, als der Engel das Wasser bewegte. It does not make sense to try to get up and walk when you've been a cripple for decades. Es macht keinen Sinn, zu versuchen, aufzustehen und hinzukommen, wenn du seit Jahrzehnten ein Krüppel bist. Think about it. Denk darüber nach. But so many times Jesus will ask you to do things that offend your rational thinking. Aber so oft wird Jesus dich darum bitten, Dinge zu tun, die dein rationales Denken beleidigen. You know, if you study carefully through the gospel, Jesus seems very rude many times. Wenn du die Evangelien sorgfältig studierst, siehst du, dass Jesus oft sehr unhöflich zu sein scheint. I mean, he asked you, in the past, did you want to get well? Er fragt ihn, in der Vergangenheit, wolltest du geheilt werden? Oh, Jesus, of course I did. Also, Jesus, natürlich wollte ich das. But there's no hope, there's no future, I can't, I did everything. Aber es gibt keine Hoffnung, keine Zukunft, ich habe alles getan. Well, get up and walk. Tja, steh auf und geh. Didn't you hear Jesus what I just told you? Hast du nicht gehört, Jesus, was ich dir gerade gesagt habe? I cannot even crawl to get to the water. How shall I walk? Ich kann nicht einmal kriechen, um zum Wasser zu kommen. Wie soll ich gehen? Es ist sehr interessant, dass die Bibel sagt, sofort gehorchte der Mann Jesus. Ich kann dir garantieren, ich garantiere dir, that most people watching this live have missed a miracle because they didn't immediately act when Jesus spoke. Dass die meisten Menschen, die dieses live anschauen, ein Wunder verpasst haben, weil sie nicht sofort nach dem gehandelt haben, als Jesus gesprochen hatte. Hier ist meine zweite Hausaufgabe für dich. Calm your heart and ask how many times Jesus spoke to you and you didn't obey immediately. Bringe dein Herz zur Ruhe und frag, wie oft Jesus zu dir gesprochen hat und du hast nicht sofort gehorcht. You wanted one more sign. Du wolltest noch ein weiteres Zeichen. You wanted one more rational reason why it's not smart. Du wolltest noch einen weiteren rationalen Grund, warum das nicht klug ist. Ask yourself, when I look back at my life, are the moments where I know Jesus spoke, but I was too scared, or I calculated, or I reasoned, and I did not obey. Frag dich selbst, wenn ich zurück auf mein Leben schaue, gibt es da Momente, von denen ich weiß, dass Jesus gesprochen hat und ich war zu ängstlich oder ich kalkulierte oder ich argumentierte, aber ich habe nicht gehorcht. Ich fand es interessant, dass die Bibel sagt, sofort gehorchte er. Ich erzähle dir, was ich auf meinem Weg mit Jesus gelernt habe. Wenn Jesus mich um etwas bittet und ich nicht sofort gehorche, dann gehorche ich normalerweise nicht. Und das Schlimmste ist, mit deinen christlichen Freunden darüber zu sprechen. Weißt du warum? Because they will tell you exactly what you want to hear. It doesn't really make sense. Have you thought about it? Did you count the cost? Weil sie dir genau das sagen, was du hören willst. Das macht wirklich keinen Sinn. Hast du das gut überdacht? Hast du die Kosten überschlagen? So don't talk about it. Don't talk to anybody about anything. If Jesus says, obey. Sprich mit niemandem darüber. Wenn Jesus es sagt, gehorche. Now, Jesus tells the guy to get up and walk, the guy immediately gets healed. Jesus sagt zu dem Mann, dass er aufstehen und gehen soll, und der Mann war sofort geheilt. And I'm going to show you something here that caught my attention this morning. Und ich werde dir hier etwas zeigen, das heute Morgen meine Aufmerksamkeit auf sich zog. The guy had no clue that it was Jesus. Der Mann hatte keine Ahnung, dass es Jesus war. Look, the story goes on that the Pharisees saw the guy. Die Geschichte geht weiter, dass die Pharisäer den Mann sahen. And they ask you, why are you carrying your mat on the Sabbath? It's forbidden, it's against the law. Und sie fragen ihn, warum trägst du deine Matte am Sabbat? Das ist verboten, es ist gegen das Gesetz. The guy said, der Mann sagte, well, the one who healed me told me to do it. Derjenige, der mich heilte, sagte zu mir, dass ich es tun soll. I never saw this. Schau dir das an, ich habe das noch nie gesehen. When they said, who is the one who healed you? The guy did not know. Als sie fragten, wer ist derjenige, der dich geheilt hat, wusste es der Mann nicht. Er wusste es nicht. But then later he knew. Aber später wusste er es. When did the guy figure out it was Jesus? Wann erkannte der Mann, dass es Jesus war? Der Mann erkannte nicht, dass es Jesus war, als er übernatürlich geheilt wurde. But when Jesus talked about sinning. Aber als Jesus über Sündigen sprach. Look at verse 14. Schau dir Vers 14 an. A short time later, Jesus found the man at the temple and said to him. Kurze Zeit später fand Jesus den Mann am Tempel und sagte zu ihm. Look at you now. Schau dich jetzt an. You are healed. Du bist geheilt. Walk away from your sin, so that nothing worse will happen to you. Geh von deinen Sünden weg, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Then the man went to the Jewish leader to inform them. Dann ging der Mann zu den jüdischen Leitern, um sie zu informieren. It was Jesus who healed me. Es war Jesus, der mich heilte. This really hit me today. Das hat mich heute wirklich getroffen. The miracle did not make the guy aware that Jesus healed him. When Jesus confronted his sin, he became aware. Das Wunder hat dem Mann nicht bewusst gemacht, dass es Jesus war, der ihn heilte. Doch als Jesus seine Sünde konfrontierte, wurde es ihm bewusst. There is such a danger. Es besteht so eine Gefahr. That when we really understand how beautiful and how powerful the new covenant is. Dass wenn wir wirklich verstehen, wie schön und wie kraftvoll der neue Bund ist. That we lose focus of the destruction of sin because we put all our focus on the blessing of the finished work of the cross. Dass wir den Fokus auf die Zerstörung durch Sünde verlieren, weil wir unseren ganzen Fokus auf die Segnungen des vollbrachten Werkes des Kreuzes richten. You see, the guy figured out, oh my God, He doesn't only heal me, he confronts sin too. Der Mann erkannte, oh mein Gott, er hat mich nicht nur geheilt, er konfrontiert auch Sünde. How did he know it was Jesus the moment Jesus said stop sinning? Wie wusste er in dem Moment, als Jesus sagte, hör auf zu sündigen, dass es Jesus war? Do you know, I like to say that we all create the Jesus that we like. Ich sage gerne, dass wir alle den Jesus erschaffen, den wir mögen. Nobody has truly understand the new covenant who takes sin lightly. Niemand hat den neuen Bund wahrhaft verstanden, der Sünde leichtfertig behandelt. This is such a dangerous thing that we see today everywhere in the world. Das ist so eine gefährliche Sache, die wir heute überall auf der Welt sehen. People think because God punished the sin in Jesus Christ, I don't have to worry about sin anymore. I can sin if I want to. Leute denken, weil Gott die Sünde in Jesus Christus bestraft hat, muss ich mir keine Sorgen mehr über Sünde machen. Ich kann sündigen, wie ich will. We have to come back to the place where we are thankful for the healing, the miracle and the blessing. Wir müssen zurück an den Punkt kommen, an dem wir dankbar für die Heilung, die Wunder und die Segnung sind. But where we understand that sin is so destructive and cost Jesus so much to pay. Aber an dem wir verstehen, dass Sünde so zerstörerisch ist und Jesus so viel gekostet hat, dafür zu bezahlen. There is such a deception all over the world today. Es gibt so eine Täuschung überall auf der Welt. And I can understand it from the human point of view. Und ich kann das verstehen aus einer menschlichen Perspektive. Because people tried to, so many people tried to manipulate others. Denn so viele Menschen versuchten, andere zu manipulieren. And get them to stop sinning by controlling them with fear of punishment. Um sie dazu zu bringen, nicht mehr zu sündigen, indem sie sie durch Angst vor Strafe kontrollieren. And then suddenly you realize God loves me so much. Und plötzlich erkennst du, Gott liebt mich so sehr. Suddenly we realize I've been blessed, I've been healed, everything has been given to me freely. Plötzlich erkennen wir, ich bin gesegnet, ich bin geheilt, alles wurde mir umsonst gegeben. In Jesus Christ, everything has been resolved. In Jesus Christus wurde alles gelöst. And there is such a danger to take the blessing and ignore the warning that sin is destructive. Doch es ist so eine Gefahr, die Segnung zu nehmen und die Warnung zu ignorieren, dass Sünde zerstörerisch ist. This has happened throughout church history. Das ist immer wieder in der Kirchengeschichte passiert. Throughout the history of church, where people walked in the extraordinary blessing of God. Durch die Kirchengeschichte hindurch, als Menschen in den außerordentlichen Segnungen Gottes wandelten. Over and over and over again. Immer und immer und immer wieder. They bought into the deception. Sie fielen auf die Täuschung herein. That sin is now not such a big deal anymore. Dass Sünde jetzt keine so große Sache mehr ist. I will never stop teaching. Hopefully, I will never stop teaching. Ich werde hoffentlich nie aufhören zu lehren. That God is not going to punish you for your sin. Dass Gott dich nicht für deine Sünde bestrafen wird. All of that was resolved through the sacrifice of Jesus Christ. All das wurde gelöst durch das Opfer von Jesus Christus. God will never relate to you based on your works. Gott wird nie wieder mit dir auf der Grundlage deiner Werke umgehen. He will relate to you based on what Jesus Christ did for you on the cross. Er wird mit dir auf der Grundlage von dem umgehen, was Jesus am Kreuz getan hat. This is a message that we have to uphold. Das ist eine Botschaft, die wir hochhalten müssen. But we have to understand it is easy to lose our hearts if the blessing becomes more important than his presence. Aber wir müssen verstehen, dass es leicht ist, unsere Herzen zu verlieren, wenn die Segnungen wichtiger als seine Gegenwart werden. Listen to me, my friends. Hör zu, mein Freund. Our dwelling place will always be a person. Unser Wohnort wird immer eine Person sein. And the person will always be called Jesus. Und die Person wird immer Jesus genannt werden. We have to understand that to abide in him is the most important thing that any Christian can ever do. Wir müssen verstehen, dass in ihm zu bleiben das Allerwichtigste ist, was ein Mensch jemals tun kann. Because unless we learn to truly abide in him. Denn wenn wir nicht lernen, wirklich in ihm zu bleiben, the very thing that God wants me to have, his blessing, can actually be destructive. Wird genau das, was Gott möchte, dass ich habe, sein Segen, zerstörerisch sein können. Look at Solomon. Schau dir Salomo an. Solomon, he was the richest man on earth. Salomo war der reichste Mann auf der Erde. I heard recently, I didn't Ich habe vor kurzem gehört, ich habe nicht herausgefunden, ob es wahr ist, ich habe es nur gehört. Ich habe gehört, wenn man mit heutigen Zahlen rechnen würde, wie viel der Tempel Salomos kosten würde, 500 Billion US Dollar. Wären das 500 Milliarden US-Dollar. And after they built the temple, that was luxury and prosperity everywhere. Und nachdem sie den Tempel gebaut hatten, gab es Luxus und Wohlstand überall. Listen to me, the answer is never to say prosperity is bad, it will draw you away from God. Hör zu, die Antwort ist nie, Wohlstand ist schlecht, er wird dich von Gott wegziehen. God wants everyone to be prosperous. Gott möchte, dass jeder wohlhabend und erfolgreich ist. God wants everyone to be healthy. Gott möchte, dass jeder gesund ist. God wants everyone to have an incredibly abundant life. Gott möchte, dass jeder ein extrem überfließendes Leben hat. But God doesn't want us to end up like Solomon. Aber Gott möchte nicht, dass wir wie Salomo enden. To have a heart that will be drawn und ein Herz haben, das weggezogen wird. So the desire of God for all of us is, die Sehnsucht Gottes für uns alle ist, to constantly experience his goodness and understand that sin will always draw my heart away from him. Dass wir ständig seine Güte erleben und verstehen, dass Sünde mein Herz immer von ihm wegzieht. You know, can you imagine? Stell dir vor, if there is an army of Christians, es gäbe eine Armee von Christen, live in all of the incredible blessings of true Zoe abundant life. Die in all den fantastischen Segnungen des wahren, überfließenden Zoe-Lebens leben. And they don't compromise with sin. Und keine Kompromisse mit Sünde machen. They will not allow their hearts to get offended. Sie lassen nicht zu, dass ihre Herzen beleidigt werden. And they will understand that the source of blessing is a million times more important. The actual blessings from the source. Und sie verstehen, dass die Quelle der Segnungen tausendmal wichtiger ist als die eigentlichen Segnungen der Quelle. How can we do that? Wie können wir das geschehen lassen? Look at verse 19. Schau dir Vers 19 an. This is a prayer that I've been praying with tears for many, many weeks now. Das ist ein Gebet, das ich unter Tränen nun schon seit vielen, vielen Wochen bete. Many, many, many weeks. Viele, viele Wochen. Jesus said. Jesus sagte. These are the words of our Savior, of our Master, of our Lover, our Bride. Dies sind die Worte unseres Retters, unseres Meisters, unseres Liebhabers, unseres Bräutigams. Jesus sagte. I speak to you eternal truth. Ich spreche zu dir ewige Wahrheit. The Son is unable to do anything from himself or through his own initiative. Der Sohn ist unfähig, irgendetwas aus sich selbst oder durch seine eigene Initiative zu tun. Ich tue nur die Werke, die ich den Vater tun sehe. For the Son does the same works as his Father. Denn der Sohn tut dieselben Werke wie sein Vater. Now in the original Greek, the grammar here is so rich, it would take us more time than we have to go into this. Im griechischen Urtext ist die Grammatik hier so reich, dass wir mehr Zeit benötigen würden, als wir haben, um da reinzugehen. Maybe one day I'll do a whole life just about that statement. Vielleicht mache ich eines Tages ein ganzes Life nur über diese Aussage. Mein Freund, if Jesus, the Son of God, walked the earth, wenn Jesus, der Sohn Gottes, der auf der Erde wandelte, make this statement, diese Aussage machte, I myself, ich selbst, I cannot do anything without the Father. Kann nichts tun ohne den Vater. Why have we become so arrogant and think we can do anything without 100% dependence upon Jesus? Warum sind wir dann so arrogant geworden, dass wir denken, wir könnten irgendetwas tun, ohne 100% abhängig von Jesus zu sein? Wie? Do you know the prayer that I've prayed with tears for quite a while now is this. Das Gebet, das ich nun schon eine ganze Weile mit Tränen bete, ist folgendes. I don't care what it costs me. Herr, es ist mir egal, was es mich kostet. I really don't care. I'm willing to pay absolutely any price. Es ist mir wirklich egal. Ich bin bereit, absolut jeden Preis zu bezahlen. To bring me Reinhard to a permanent lifestyle. Damit du mich, Reinhard, zu einem permanenten Lebensstil bringst. Of being one 100% aware that without Jesus Indem ich mir 100% bewusst bin, dass es ohne Jesus nicht eine einzige Sache gibt, die ich erreichen kann. Ich sagte, es ist mir egal, was es mich kostet. My friend, it is so easy to slip from 100% dependence on him into just doing things that we are able to do. Mein Freund, es ist so einfach, aus einer 100%igen Abhängigkeit herauszurutschen und wieder Dinge zu tun, die wir selbst tun können. You show me the Christians today that are so convinced in their hearts there's nothing I can do without him, yet I can do anything through him. Zeig mir die Christen heute, die so überzeugt in ihrem Herzen sind, dass sie nichts ohne ihn tun können, aber alles durch ihn. How quickly, when we've done great things, these things rise up in our heart. Look what I've achieved. Wie schnell steigen diese Dinge in unserem Herzen auf, wenn du große Dinge getan hast? Schau, was ich erreicht habe. Look how many orphanages we've opened. Schau, wie viele Waisenhäuser wir eröffnet haben. Look how great the EPS is. Schau, wie großartig die EPS ist. Look how the book has touched so many people. Schau, wie viele Menschen dieses Buch berührt hat. I'm telling you, I've been weeping before God. God, I have to come to a place where it's my lifestyle, but there's nothing I can do without you. Ich sage dir, ich habe vor Gott geweint. Gott, ich muss an den Punkt kommen, an dem es mein Lebensstil ist, dass es da gar nichts gibt, das ich ohne dich tun kann. If Jesus, the Son of God himself, wenn Jesus, der Sohn Gottes selbst, could do nothing without totally depending on the Father, nichts tun konnte, ohne vollkommen vom Vater abhängig zu sein. Wer denken wir dann, dass wir sind? Wir könnten etwas ohne ihn tun. It is so time, es ist so an der Zeit, that Christians will come to the end of themselves. Dass Christen ans Ende ihrer selbst kommen. It is so time, es ist so an der Zeit, that everything that we are able to do crumbles in the presence of our Jesus, who says, you can't do anything without me. Dass alles, was wir tun können, in der Gegenwart unseres Jesus zerbröselt, der sagt, du kannst überhaupt nichts ohne mich tun. You know, Debbie said something to me yesterday. She meant as a compliment, but I didn't like it. Debbie sagte gestern etwas zu mir und sie meinte es als Kompliment, aber ich mochte es nicht. She said, listen, my dear, you have at least 3,000 talents. Things you can do very well with excellence. Sie sagte, hör zu, mein Lieber, du hast mindestens 3000 Talent, Dinge, die du sehr gut und mit Exzellenz machen kannst. Hör mir zu. There's a single thing that I do well without him. It only looks well in the eyes of the world. It doesn't look well in his eyes. Wenn es auch nur eine Sache gibt, die ich gut ohne ihn kann, dann sieht das nur in den Augen der Welt gut aus, aber sie sieht nicht gut aus in seinen Augen. I tell you, I hope that the cry of my heart will become the cry of your heart too. Ich sage dir, ich hoffe, dass der Schrei meines Herzens auch der Schrei deines Herzens wird. That's a third homework for you. Das ist die dritte Hausaufgabe für dich. Look at your life. Schau dir dein Leben an. Analyze carefully everything that you do. Analysiere sorgfältig alles, was du tust. And ask yourself this question. Und stell dir diese Frage. If he and total dependence on him would not be in my life, could I continue to do these things? Wenn er und die vollkommene Abhängigkeit von ihm nicht in meinem Leben wäre, könnte ich diese Dinge immer noch machen? If Jesus said, I can't do anything without the Father, what makes us so arrogant to think that we are great enough, well enough, schooled enough to do things? Wenn Jesus sagte, ich kann nichts tun ohne den Vater, was macht uns dann so arrogant zu denken, dass wir großartig genug, gut genug, ausgebildet genug sind, um Dinge zu tun? I tell you what. Ich sage dir etwas. We've been raised and trained in the ways of the world and not in the ways of the kingdom. Wir wurden aufgezogen und trainiert in den Wegen der Welt und nicht in den Wegen des Reiches Gottes. In the kingdom, the greatest people are the ones who understand. Without him, it's over. Im Reich Gottes sind die größten Menschen die, die verstehen, ohne ihn ist es vorbei. But with him, aber mit ihm there are no limits. Gibt es keine Begrenzungen. No limits anymore. Es gibt keine Begrenzungen mehr. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It means the smallest in the kingdom can do greater things than any world governor and ruler can do. Es bedeutet, dass der Kleinste im Reich Gottes größere Dinge tun kann, als jeder weltliche Herrscher und Regent tun kann. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. The smallest in the kingdom, der Kleinste im Reich Gottes, coming to this understanding, der zu diesem Verständnis kommt, that without him I can do nothing, But with him there are no limits. Dass ich ohne ihn nichts tun kann, aber mit ihm gibt es keine Begrenzungen. Can do greater things than the most talented businessman in this world. Der kann größere Dinge tun als der talentierteste Geschäftsmann in dieser Welt. Can do greater things than the most talented governor in this world. Er kann größere Dinge tun als der talentierteste Präsident in dieser Welt. How could Jesus make this bold statement? Wie konnte Jesus diese mutige Aussage treffen? And in the Greek, it literally means nothing. Und im Griechischen bedeutet es buchstäblich nichts. Our beloved Jesus did not walk the earth as God. Unser geliebter Jesus ist auf der Erde nicht als Gott gewandelt. He did not walk the earth as man and God at the same time. Er ist auf der Erde nicht gleichzeitig als Mensch und als Gott gewandelt. Nein. He walked the earth as man. Er wandelte auf der Erde nur als Mensch. Doch er ließ seine Göttlichkeit im Himmel zurück. Und er zeigte uns, ein Leben, das so abhängig von ihm ist, keine Begrenzungen hat. Also geh und mach eine kleine Bestandsaufnahme und stelle dem Heiligen Geist diese Frage. Alles, was ich heute tue, wenn Jesus nicht hier wäre, um mich zu stärken, um mir die Weisheit zu geben, um mir zu helfen, damit ich all diese Dinge tun kann, könnte ich sie dann immer noch machen? Wenn du sagen musst, ja, ich weiß eigentlich, wie ich diese Dinge tue, dann lebst du dein Leben falsch. Oh my goodness. Wenn du dein Leben anschaust, musst du sagen, oh du meine Güte. Wenn ich seine Stärke nicht hätte, könnte ich nichts von diesen Dingen tun. Then you're living your life right. Dann lebst du dein Leben richtig. May it become all of our cries from the depth of our heart. Möge es unser aller Schrei aus der Tiefe unseres Herzens werden. Jesus, bring me to such a place of dependence upon you. Jesus, bring mich an so einen Punkt, an dem ich so abhängig von dir bin, 24/7 I'm aware, dass ich mir 24/7 bewusst bin, I can do nothing without you, dass ich nichts ohne dich tun kann. And at the same time, I'm so aware, und gleichzeitig bin ich mir so bewusst, I can do everything through 100% surrender and dass ich alles tun kann, indem ich mich dir hundertprozentig hingebe und von dir abhängig bin. This is what the world needs. Genau das braucht die Welt. Christ, thank you for being here again. Leute, danke, dass ihr wieder hier wart. Monday we'll be back here with questions and answers. Am Montag werden wir wieder zurück sein mit Fragen und Antworten. And then, one more Monday after that. Und dann nochmal einen Montag danach. Nach dem 10. Juli wird kein Live mehr sein für eine längere Zeit. Denn ich habe sehr viele internationale Reisen und Reisen in Brasilien in diesem Jahr. Also danke, dass ihr hier wart. If, you are watching this on YouTube, wenn ihr das auf YouTube anschaut und unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn. Click the like. Drückt auf Like. See you guys on Monday. Wir sehen uns am Montag, Leute.